Phänomenales. Gariman. Eine Technik aus jenen Schriften über Indien, welche Schneider von Zeit zu Zeit betrachtet und liest, wird als Gariman bezeichnet. Es ist dies ein sich schwer machen, ohne Hilfsmittel. Schneider hat es zeitweise schon versucht, sich mit dieser Technik etwas auseinanderzusetzen. Aufgrund einer gewissen Schwermut seines Gemüts, welche zuweilen bei ihm vorkommt, entspricht ihm diese Form gut.